Um diese Merkmale zu testen, bat Adorno seine Versuchspersonen, Aussagen zu beurteilen wie: Wer unsere Ehre kränkt, sollte nicht ungestraft bleiben. Homosexualität ist eine besonders verderbte Art von Vergehen. Oder: Viel stärker als die meisten Menschen erkennen, wird unser Leben durch Verschwörungen bestimmt. Dem autoritären Typ hat Adorno damit stillschweigend einen demokratischen Typ gegenübergestellt, der liberal und kosmopolitisch ist und sich für Kunst und Literatur interessiert. Adornos Ansatz ähnelt in verblüffender Weise einer Analyse der Gegenseite. Der Psychologe und überzeugte Nationalsozialist Erich Rudolf Jentsch hat nämlich diese zwei Typen im Jahr 1938 ebenfalls beschrieben, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Hier stellt der gute Nazi das kulturelle Ideal dar. Er ist hart, männlich und verlässlich, fällt eindeutige Urteile und lässt sich von Blut, Boden und der nationalen Tradition bestimmen. Im Gegensatz dazu haben Jentsch zufolge Mitglieder von Mischrassen, zu denen er Juden, Pariser, Ostasiaten und Kommunisten zählt, einen Hang zur Mehrdeutigkeit und zur Synästhesie, also zu einer Vermischung von Wahrnehmungsarten, etwa wenn Menschen Töne als Farben sehen. Außerdem seien sie individualistisch, exzentrisch und hedonistisch. Jentsch und Adorno waren sich also in wesentlichen Punkten einig, bewerteten die zwei Typen jedoch genau gegensätzlich. Auch wenn Adornos Untersuchung, die 1950 erschien, als Pionierstudie in der Sozialforschung gilt, ist sie vielleicht die wissenschaftlich mangelhafteste aller berühmt gewordenen Studien, wie der amerikanische Psychologe John Levi Martin sagt. So wählten Adorno und Kollegen bei Versuchspersonen, die nicht in ihr Schema passten, nur diejenigen Antworten aus, die die Theorie bestätigten, und verwarfen andere, die ihr widersprachen, womit sie ein Grundprinzip des experimentellen Forschens verletzten. Außerdem waren die zu bewertenden Fragen ausschließlich positiv formuliert, was nachweislich zu Verzerrungen bei Antworten führt.